Horchposten 1941. Я слышу войну. Von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. 93. день. 93. Tag. Mein lieber, ferner Freund, wenn ich meine Frau verliere, meine Heimatstadt zerstört und in Trümmern und das mir anvertraute Archiv vernichtet sehe, wozu sollte ich dann weiterleben? Aber wie aus dem Leben scheiden, falls ich nicht getötet werde? Erhängen soll am leichtesten sein, ein unschönes, aber sicheres Ende. Ich habe soeben ein enzyklopädisches Lexikon zur Hand genommen und lese: Die sich beim Aufhängen durch die Last des Körpers zuziehende Schlinge legt sich gewöhnlich über den Schildknorpel, drückt von vorn nach hinten und gleichzeitig von den Seiten und schließt neben der Luftröhre die großen Halsgefäße und den Vagus. Infolgedessen tritt augenblicklich oder binnen weniger Sekunden durch Unterbrechung der Gehirndurchblutung völlige Bewusstlosigkeit ein. Das gilt für die Zukunft. Vorläufig aber verliere ich weder die Fassung noch den Mut. Каждый прожитый мною здесь в Ленинграде день приближает меня к самоубийству. Jeder Tag hier in Leningrad bringt mich dem Selbstmord näher. Юра Рябинкин. Wieder keine Nachrichten über die Evakuierung. Mutter und ihrer sind da. Ich kann ihnen kein Stück Brot wegnehmen. Ich kann nicht, weil ich weiß, was heute ein Krümchen Brot bedeutet. Doch ich sehe, dass sie mir von sich abgeben. Und ich, gemeiner, klaue ihnen heimlich die letzten Krümchen. Und in welchem Zustand befinden sich beide? Wenn Mutter mir gestern mit Tränen in den Augen sagte, sie wünschte, dass ich an dem Stück Brot von 10, 15 Gramm, das ich ihr und ihrer geklaut hatte, ersticken würde. Vor 2 Tagen hat man mich geschickt, Bonbons zu holen. Ich habe anstatt Bonbons Kakao mit Zucker gekauft. Ich wusste, dass es ihrer nicht essen würde. Dann wäre mein Teil größer. Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, dass man mir 3 Tafeln Kakao aus der Hand gerissen hätte. Habe zu Hause eine Komödie unter Tränen vorgetragen, habe der Mutter mein Ehrenwort als Pionier gegeben, dass ich keine Tafel genommen hätte. Und dann mit meinem harten Herzen, die Tränen der Mutter und ihren Kummer ansehend, weil sie ohne Süßigkeiten blieb, aß ich heimlich Kakao. Я один, один, один, всей квартиры господин. Мама вышла на базар. Я поставлю самовар. Ich allein, allein, allein, will heut Herr der Wohnung sein. Mama ging auf den Bazar. Ich stell auf den Samovar. Späne mir ganz fein, ich schnitt. Koche mir jetzt Tee damit. Lebensmittel sind nicht da. Doch wird's essen wunderbar. Suppe koch ich mir im Nu mit der Creme für die Schuh. 5 Schwämme gibt's als Hauptgericht. Gebraten schmeckt's wie ein Gedicht. Miau, miau, miau, miau, lacht der Kater. Schaut ganz schlau. Gerne esse ich Fleisch vom Schwein. Trinkt dazu auch einen Wein. Aber Suppe, Creme, Schuh. Ess ich nicht. Iss die mal du. Lena Muchina. Ленинградцы. Масса ленинградцев лежит в темных промозглых углах. Их кровати трясутся. Они лежат в темноте, ослабшие, вялые. И единственная связь с миром – радио. Ольга Бергхольц. Die Menschen von Leningrad lagen massenhaft in ihren dunklen, feuchten Ecken, während ihre Betten wackelten. Und ihre einzige Verbindung mit der Außenwelt war das Radio. In den Pausen zwischen den Radioprogrammen strahlt der Sender das ruhige Ticken eines Metronoms aus. 50 Schläge pro Minute, das Herz von Leningrad. Gestern saßen Mama und ich neben dem erloschenen Ofen. Wir drückten uns eng aneinander, Wir fühlten uns so wohl. Aus dem Ofen umhüllte uns die Wärme. Unsere Mägen waren voll. Da machte es nichts, dass es im Zimmer leer war und eine Totenstille herrschte. Мы крепко-крепко прижались друг к другу и мечтали о нашей будущей жизни, о том, что мы будем готовить на обед. Wir drückten uns ganz fest aneinander und träumten von unserem künftigen Leben, davon, was wir zum Essen kochen würden. Юра Утёхин, 11 Jahre alt, in Ленинград. Завтрак, как вчера. Frühstück, Масло, 5 wie gestern. Butter, обед, 5 Gramm. Хлеба. Mittagessen, ein Stück Brot, Nudelsuppe, 7 Nudeln, Hirsebrei, 2 Esslöffel. Abendessen, wie gestern, eine Brotkante erwischt. Heute wurde Onkel Sascha beerdigt. Frühstück, ein Stück Brot, ohne Butter, eine große Tasse gesüßten Tee. Mittagessen, ein Stück Brot, Nudelsuppe, 1,5 Esslöffel Nudeln. Abendessen, ein Stück Brot, saurer Kissel, fingerdick. Сегодня на завтрак дали хлеб кирпичиком, кислый. Я кушать хочу, поймите же, я хочу кушать. Лидия Осипова im besetzten Puschkin vor Leningrad. Das Leben wird immer schlimmer. Plötzlich rennt eine alte Frau auf die Straße und schreit: Ich will essen. Verstehen Sie denn nicht? Ich will essen. Wir sind schnell da weggegangen. Dann haben wir einen Schuss gehört. Neulich sammelte eine Frau Holzspäne gegenüber von der Stadtverwaltung. Und auf der anderen Seite ist ein SS-Kommando einquartiert. Der Wachmann schrie dieser Frau irgendetwas zu, doch weder sie noch irgendjemand sonst konnte verstehen, was er eigentlich wollte. Dann legte er das Gewehr an und erschoss sie. Wie ein Huhn. Вчера утром умерла мама. Я осталась одна. Gestern Morgen ist Mama gestorben. Ich bin nun allein. Seit wir hier sind, sind schon 9 Leute gestorben. Zum Frühstück wurde heute in kleine Backsteine zugeschnittenes Roggenbrot ausgeteilt. Alexander Schuschmin, 17 Jahre alt, Leningrad. Стоявшая в очереди старая и уже совершенно истощенная женщина внезапно поскользнулась и упала. Eine alte und schon total erschöpfte Frau, die lange angestanden hatte, rutschte plötzlich aus und stürzte. Die Untertasse fiel zu Boden und die Eier gluckerten aufs Eis. Die Frau kroch kniend an den Unglücksort und wollte den vereisten Weg ablecken. Doch eine andere Frau war ihr zuvor gekommen und hatte die Sache schon so gut wie erledigt. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich, dass ein Mensch im Wutanfall wie ein Hund knurren kann. Dann fiel die Frau langsam auf die Seite und blieb bewegungslos liegen. Der Verlust ihrer Eierration war für sie wohl unerträglich. Die tote Frau lag auch am nächsten Tag an gleicher Stelle, mit lockerem Schnee bedeckt. Ihre leere Untertasse lag nach wie vor neben ihr. Ich fühle mich von der Welt abgeschnitten. Jelena Skrabina. Robinson Crusoe war, glaube ich, glücklich dran. Er wusste, dass er sich auf einer unbewohnten Insel befand, dass er auf sich allein angewiesen war. Wir hingegen befinden uns unter Menschen. Herrgott. Ringsum sind alles fremde Leute. Fremde. Alle sind mir fremd und kein einziger steht mir nahe. Alle gehen gleichgültig vorbei. Keiner will mich auch nur kennen. Keiner interessiert sich für mich. Jetzt ist Frühling. Gestern war das erste Gewitter und hier geht alles seinen Gang und keiner außer mir bemerkt überhaupt, dass meine Mama nicht mehr da ist. Dieser schreckliche Winter hat sie mit sich genommen. Der Winter ist vorbei. Er kehrt so bald nicht wieder. Aber Mama kommt nie mehr zu mir zurück. Liebe, teure, geliebte Genia, versteh bitte, wie schwer ich es habe. Ich schreibe dir diese Zeilen, während ich am weit geöffneten Fenster stehe. Ein warmer Windhauch streichelt mich. Der Sonnenschein wärmt. Neben mir steht ein rundes Einmachglas mit Wasser. Die jungen Algentriebe schimmern grün darin. Und viele kleine Wasserflöhe, Hüpferlinge und andere kleine Lebewesen schwimmen geschäftig umher. In einem Topf daneben steht Stolz ein junger Erbsensprössling, der sich nach der Sonne richtet. Und wenn du ringsumher schaust, nein, auf der Welt lässt es sich doch gut leben. Aber nur, wenn du auch satt bist. Wann werde ich mich endlich an einen gedeckten Tisch setzen können? Mit dem Gefühl, dass ich auch dazugehöre und keine Fremde bin. Und mit den anderen gemeinsam essen. Und nicht nur zusehen, wie sie essen. Fort, weg mit der Einsamkeit. Jenja, hörst du, wie mein Herz schlägt? Es schlägt mir bis zum Hals. Es will zu dir, Jenja. Mit allen Sinnen, mit meinem ganzen Wesen bin ich schon dort, in Gorki. Lena Muchina. Gewitter. Солнышко. Der Himmel öffnete sich. Fertig. Olga Bergholz. Каждый думал. Jeder denkt, это мне. Diese Granate ist für mich bestimmt. Man stirbt im Voraus. Du stirbst. Und sie geht vorbei. Aber eine Minute später kommt sie zurück, pfeift erneut. Und du stirbst. Bist zum Leben erweckt. Seufzt vor Erleichterung, nur um wieder und wieder zu sterben. Wie lange wird es dauern? Töte mich mit einem Mal. Nicht Stück um Stück. Mehrere Male am Tag. Sie saß auf einem Sofa neben einem Kanonenofen. Maria Dmitrieva, Katastrophenschutzleiterin Leningrad-Kirovski. In einem Arm hielt sie einen kleinen Säugling. Er war etwa 3 Monate alt, vielleicht auch jünger. Und in ihrem anderen Arm, quer zu ihren Beinen, lag ein Junge, etwa 4 Jahre alt. Ich trat näher heran, schaute sie an und fing an zu fragen. Es war ja halb dunkel. Das Licht war zu schwach. Ich beleuchtete sie mit meiner Taschenlampe. Da sah ich, dass der halbe Kopf der Frau von einem Splitter abgerissen worden war. So furchtbar sah alles aus. Sie war tot. Und das kleine Baby, das erst 2 oder 3 Monate alt war, war noch lebendig und unversehrt. Wie war das nur möglich? Und der Junge, der der Frau auf den Knien lag, er war schon ziemlich groß für seine 3 oder 4 Jahre. Er war am Kreuz und an beiden Beinchen schwer getroffen. Меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. Und die Städte wechseln ihren Namen, und die Zeugen dessen, was geschah, sind tot. Und niemand tauscht mit uns Erinnerungen und weint mit uns. Die Schatten gehen und schwinden. Nicht dürfen wir sie bitten, umzukehren. Denn furchtbar träf's uns, kehrten sie zurück. Anna Akhmatova. В условиях особой обстановки города Ленинграда. Aufgrund der besonderen Lage in Leningrad, die durch den Krieg mit dem faschistischen Deutschland entstanden ist, tauchte eine neue Art von Verbrechen auf. Alle Morde, die mit dem Ziel begangen werden, das Fleisch der Getöteten zu essen, wurden aufgrund ihrer besonderen Gefährlichkeit als Banditentum eingestuft. Seit in Leningrad diese besondere Art von Verbrechen aufgetreten ist, das heißt von Anfang Dezember 1941 bis zum 15. Februar 1942, haben die Untersuchungsbehörden dafür zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen. Im Dezember 1941 25 Personen, im Januar 1942 366 und in den ersten 15 Februartagen 494 Personen. In einzelnen Fällen haben Personen, die diese Verbrechen begingen, nicht nur selbst Leichenfleisch gegessen, sondern dieses auch an andere Bürger verkauft. Lice, совершавшие подобные преступления, не только сами поедали трупное мясо, но и продавали его другим гражданам. Anton Panfilenko, Militärstaatsanwalt. Милиционеров приносят в приемный покой прямо с поста. Они умирают, не успев даже согреться. Вера Инбер, Schriftstellerin. Milizmänner bringt man direkt von ihrem Posten ins Krankenhaus. Sie sterben, ehe sie dort warm geworden sind. Eines Tages hob eine Studentin auf der Straße einen Milizmann auf, der vor Hunger zusammengebrochen war. Er hatte zudem noch seine Brotkarte verloren. Das Mädel schleppte den Mann auf ihren Schultern in einen Brotladen und kaufte ihm Brot auf den morgigen Abschnitt ihrer eigenen Brotkarte. Und was wird sie selber morgen anfangen? Alexander Boldarev, Orientalist, über seinen letzten Besuch bei seinem Freund Nikolai Lebedev. Seine Frau und er lagen in kalter, völliger Dunkelheit in der unterirdischen Hölle des Kellers. Er erkannte mich an meiner Stimme und griff nach mir wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm. Sie gaben mir 250 Rubel und flehten mich an, auf dem Markt für sie Brot und Kerzen zu kaufen. Seine letzten Worte an mich lauteten: »Wie ich leben möchte, Sandrik, wie ich leben möchte.« Er sprach mit seiner erstaunlichen melodischen Stimme, mit der er seine herrlichen musikalischen Übersetzungen so unvergleichlich vortrug. Спиной к столбу в снегу сидел человек, укутанный в лохмотья и с мешком на плечах. Mit dem Rücken am Pfosten sitzt ein Mann im Schnee, in Lumpen gehüllt und mit einem Rucksack auf den Schultern. Wahrscheinlich war er auf dem Weg zum finnischen Bahnhof müde geworden und hatte sich zum Ausruhen hingesetzt. Zwei Wochen lang kam ich jeden Tag auf meinem Gang zum und vom Krankenhaus an ihm vorbei. Er saß da, erstens ohne seinen Rucksack, zweitens ohne seine Lumpen, drittens in seiner Unterwäsche, viertens nackt, fünftens als Skelett mit herausgerissenen Eingeweiden. Im Mai brachten sie ihn weg. Вера Костровицкая, танцлерарин. Вот печень. Она потеряла почти две трети своего веса. Владимир Гаршин, патологе, Ленинград. Hier ist eine Leber. Sie hat fast zwei Drittel ihres Gewichts verloren. Hier ist ein Herz. Es hat mehr als ein Drittel, manchmal fast die Hälfte verloren. Die Milz ist auf einen Bruchteil ihrer normalen Größe geschrumpft. Wir sahen uns die Krankengeschichte dieser Leute an. Manche hatten vor ihrem Tod ausreichend gegessen, aber sie erholten sich trotzdem nicht, denn sie waren bereits irreparabel geschädigt. Dies ist eine grässliche Dystrophie der dritten Stufe und damit unumkehrbar. Nachdem der Körper seine Fettreserven verbraucht hat, zerstört er seine eigenen Zellen, wie ein Schiff, das keinen Treibstoff mehr hat und zerbrochen wird, um seine Kessel zu heizen. Wir kannten das alles in der Theorie, doch nun sahen wir es mit eigenen Augen, berührten es mit den Händen, legten es unter das Mikroskop. Dmitri Lichatschow. Ich glaube, das wirkliche Leben ist Hunger und der Rest ist eine Fata Morgana. In der Zeit der Hungersnot offenbarten die Menschen sich, entblößten, befreiten sich von allem Ramsch. Manche erwiesen sich als wunderbare, unvergleichliche Helden, andere als Gauner, Mörder, Kannibalen. Es gab keine halben Maßnahmen. Alles war real. Der Himmel öffnete sich und in ihm sah man Gott. Seit drei Tagen bin ich nun schon auf der Krankenstation des städtischen Parteikomitees, das in einem der Pavillons des mittlerweile geschlossenen Sanatoriums für führende Aktivisten der Leningrader Parteiorganisation untergebracht ist. Das Essen hier ist so wie in einem guten Sanatorium der Friedenszeit. Abwechslungsreich, appetitlich, hochwertig. Jeden Tag gibt es Fleisch, Lamm, Schinken, Huhn, Gans, Puter und Wurst. An Fischen, Brasse, Ostseehering und Stint. Gebraten, gekocht oder in Aspik. Kaviar, geräucherten Stör, Käse, Kakao, Kaffee, Tee, 300 Gramm Weißbrot und Schwarzbrot täglich, 30 Gramm Butter und, um alles abzurunden, 50 Gramm Wein und guten Portwein zum Mittag- und Abendessen. Ich bin mir des Krieges kaum bewusst. der uns nur durch das ferne Dröhnen von Kanonen an seine Gegenwart erinnert, obwohl wir kaum ein paar Dutzend Kilometer von der Front entfernt sind. Nikolai Rybkowski, Funktionär der staatlichen Gewerkschaft. Roter Stern. Hellblau. Die Stadt. Darauf dunkelbraune Kotspuren. 244. день войны. Georgi Knyazev. 244. Kriegstag. Die Bewohner unserer unglückseligen Stadt lassen Hab und Gut und ihre Behausung, wo sie immerhin ein Dach über dem Kopf hatten, im Stich. Wir beantworten ihre Nächsten, sofern diese zu schwach sind, dem sicheren Tod und verlassen Leningrad. Wer bleibt, kneift die Lippen zusammen und schweigt, unterdrückten Schmerz und Unruhe im Blick. Andere wiederum sind völlig gleichgültig, mag da kommen, was will. Ich erfülle meine Pflicht als Beschreiber des Alltags, blicke jedem Entgegenkommenden ins Gesicht, in die Augen, bemühe mich, alles zu sehen und festzuhalten, was ich auf meinem kleinen Radius entdecken kann. Чуть ли не последняя запись в дневнике. Боюсь, что я надо. И дневник-то это не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Юра Рябинкин. Das dürfte fast schon der letzte Eintrag ins Tagebuch sein. Ich fürchte, dass ich diesen und dieses Tagebuch als solches nicht abschließen und auf der letzten Seite Ende werde schreiben können. Stattdessen wird jemand anderes dort das Wort Tod eintragen. Dabei will ich doch so sehr leben, glauben, fühlen. Aber evakuiert wird erst im Frühjahr, wenn die Züge auf der Nordeisenbahn wieder rollen. Und bis zum Frühjahr werde ich nicht überleben. Ich bin komplett angeschwollen. Jede Zelle meines Körpers enthält zu viel Wasser. Mama und Ira haben mit mir gebrochen. Sie werden mich verlassen. Mamas Nerven sind in so einem Zustand, dass sie den Bezug zur Realität fast verloren hat. Und wie es schon vorgekommen ist und wie sie es mir jeden Tag sagt, werden sie und Ira irgendwie hier wegkommen. Ich aber nicht. Juras Schwester Irina, damals 8 Jahre alt, erinnert sich an die Evakuierung im Januar 1942. Ich zog den Schlitten. Jura blieb zu Hause. Mutter konnte ihn nicht mit aufladen, schaffte es einfach nicht und er konnte nicht gehen. Als wir zum Bahnhof gingen, wollte Mutter immer zurück und ihn holen. Jura ist noch dort, Jura ist noch dort. Als sie in Wologda ankamen, starb die Mutter. 246. день войны. 246. Kriegstag. Heute musste ich auf dem Gehsteig in meinem Rollstuhl einem mir entgegenkommenden Doppelschlitten ausweichen. Ein Toter lag darauf, liebevoll in eine hellblaue Plüschdecke eingenäht. Ich zuckte zusammen, weiß selbst nicht warum. Warum? Das ist doch ein gewohntes Bild im Leningrad unserer Tage. Eben wegen dieser hellblauen Plüschdecke. Viele Tote habe ich gleichmütig betrachtet. Sie waren in Leinwand oder Lumpen gehüllt. Das Hellblau der Decke aber leuchtete in der grellen Wintersonne so deutlich, stach so ins Auge wie jene hellblaue Farbe, die hinter der Sonne blendend strahlte. Ich rollte gedankenverloren bis zur Akademie der Künste, die verödet und verlassen dasteht. Am verschlossenen Haupteingang türmte sich Schnee. Jemand hatte darauf dunkelbraune Kotspuren hinterlassen. Gegenüber standen die Sphinxe, und ich wurde ruhig. Sie sprachen zu mir von der 3.500 Jahre alten Vorgeschichte der Menschheit. Die wirkliche Geschichte der Menschheit liegt vor uns. Впереди меня ждет интересное событие. Путешествие в другой город. Ich habe ein interessantes Ereignis vor mir. Ich fahre in eine andere Stadt. Erst werde ich mit dem Zug fahren. Dann über den Ladogasee. Übrigens habe ich den Ladogasee noch nie gesehen. Dann wieder mit dem Zug. Nach Gorki. Die Reise ist sehr verlockend. Unterwegs werde ich kostenlos zu essen haben und viel Brot bekommen. Das alles habe ich noch vor mir. Und bis zum Beginn dieser Reise sind die Tage schon gezählt. Лена Мухина. 416. день войны. Последний день в Ленинграде. Георгий Князев. 416. Kriegstag. Letzter Tag in Leningrad. Ich habe Abschied genommen von der Stadt. Von den Sphinxen. Menschenleer liegt die Uferstraße. Morgens begegneten mir auf dem Weg von unserem Haus zur Akademie ganze drei Personen. Ein Soldat und zwei Frauen mit einem Sarg auf den Schultern. Таня Савичева, 12 Jahre alt. Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941 года. 28. Dezember 1941 um 12.30 Uhr morgens. Женя starb. Бабушка умерла 25. Januar 1942 um 3 Uhr nachmittags. Oma starb. Лёка умер 17. März um 5 Uhr morgens. Лёка starb. Дядя Вася умер 13. April um 2 Uhr morgens. Onkel Vasya starb. Дядя Лёша, 11. Mai um 4 Uhr nachmittags. Onkel Lёша starb. Mama, 13. Mai um 7.30 Uhr morgens. Mama starb. Die Savichevs sind tot. Savichevs умерли. Alle sind tot. Умерли все. Nur Tanja ist noch übrig. Осталась одна. Tanja. Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin, Sommer 1942. Dieser Krieg wird nicht für Thron und Altar geführt, sondern er ist ein Krieg für Getreide und Brot, für einen vollgedeckten Frühstücks-, Mittags- und Abendtisch. Ein Krieg für die Erringung der materiellen Voraussetzungen zur Lösung der sozialen Frage, der Frage des Wohnungs- und Straßenbaus, des Baues einer Kriegs-, Handels- und Reiseflotte, des Baues von Volkswagen und Traktoren, von Theatern und Kinos für das Volk bis ins letzte Dorf hinein. Ein Krieg um die Rohstoffe. Horchposten 1941. Я слышу войну. Von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln und Radio Echo Moskau 2017.